Hören, Teil 1. Sie hören einen Podcast über Wanderstudienreisen. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, zu welcher Wanderstudienreise die Aussage passt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 6. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Willkommen zu Reisetester, dem wöchentlichen Podcast, das Reiseangeboten auf den Zahn fühlt. Sie kennen unser Motto: Wir testen, Sie entscheiden. Heute wollen wir Wanderstudienreisen unter die Lupe nehmen. Die Links zu den Reiseangeboten finden Sie wie immer auf unserer Seite zur Podcast-Folge. Unsere erste Reise führt nach Korfu, eine der grünsten Inseln Griechenlands. Südliches Lebensflair, mal städtisch, mal rural. Reizvollste Landschaft, abwechslungsreiche Wandermöglichkeiten und eine historische Atmosphäre, die im Laufe der Jahrhunderte von zahlreichen Völkern mitgeformt wurde. Der Veranstalter hat ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt, das keine Langeweile aufkommen lässt. Ein besonderer Pluspunkt sind die Führungen, die mit charmanten Anekdoten aufwarten, historische Details lebendig werden lassen, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel des Guten ist und man sich den einen oder anderen Besichtigungspunkt sparen könnte. Die Wanderrouten hingegen liegen wohl eher unter dem deklarierten Anforderungsprofil. Ein unbestrittenes Highlight der Reise ist die Verpflegung, die man ohne Übertreibung als ein lustvolles Eintauchen in mediterrane Esskultur bezeichnen darf. Nun geht es in den Nordwesten Frankreichs, in die Bretagne. Windumtoste Küsten, weite Strände, elegante Seebäder, zahlreiche Zeugnisse der Megalithkultur. All dies bietet die bretonische Küste, die man auf Fahrten und Wanderungen erkundet, wobei letztere allerdings so manch einen an seine Grenzen gelangen lassen. Doch sobald man in den Unterkünften willkommen geheißen wird, ist dies aus der Erinnerung wie weggewischt. Vom Luxushotel bis hin zum urigen Bauernhaus, eine herrliche Abwechslung, ein immer wieder neues Lebensgefühl. Zudem auch die kulinarischen Genüsse beitragen. Darunter selbstverständlich Austern, der ganze Stolz der lokalen Austernfischer. Unbedingt erwähnenswert sind die Führungen, die auf eine sehr gelungene Art die Teilnehmenden mit einbeziehen. Dieses Mitmachen gestaltet das Ganze nicht nur äußerst unterhaltsam, sondern man behält auch wesentlich mehr von all dem Wissenswerten, das einem geboten wird. Ziel der letzten Reise für heute ist Irland. Die Reise hält alles, was sie verspricht. Die Urgewalten des Atlantiks, Düfte und Farben einer einmaligen Landschaft, kombiniert mit geführten Besuchen in Dublin und Belfast, Dörfern und historischen Städten. Eine gelungene Mischung aus dem Bilderbuch Irland und der heutigen Realität. Ausgesprochen interessant sind zudem die Begegnungen mit Einheimischen, etwa mit Torfstechern, mit Whiskybrennern oder im Rahmen einer Strandwanderung mit einem Algenspezialisten. Unterkünfte, Verpflegung, Führungen, Wanderprogramm. Alles ist genau so wie im Angebot beschrieben. Allerdings, und das sollten Sie beachten, sind nicht alle auf der Site beschriebenen Highlights im Pauschalpreis inbegriffen, was in dieser Angebotskategorie eher selten ist. Doch genau da setzt dieser Newcomer an. Ein außergewöhnliches Reiseerlebnis, das auch denjenigen offensteht, die eine gewisse Flexibilität bei den Reisekosten suchen und sich solche Reisen bislang nicht leisten konnten.